Abschnitt 3 aus In diesem Erdental der Tränen von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Himmelfahrt. Sie mussten sich trennen. Niemals wusste er, weswegen eigentlich. Er wusste nur, dass sie ihm eines Abends die Hände drückte und matt und ruhig sagte: Siehst du, wir können nicht länger zusammenleben. Es geht nicht. Du bist müde und krank und alt. Ich werde gehen, nicht wahr? Er schwieg. Ja, das war wohl das Beste. Das würde wohl gut sein. Dann käme wieder Leere, Ruhe. Trüber regnerischer Himmel, schwere, bleierne Wolken. Aber Ruhe. Er war so furchtbar müde. Er fühlte ganz deutlich, dass er in sich hineinknicken, zusammenfallen müsse. In dieser Spannung ging's nicht weiter, sonst müsste etwas reißen. Nein, so konnte er nicht weiterleben. Es gab nur Qual, unerhörte, unaufhörliche, fressende Qual, die wie Üsopkraut in das Gefüge seines Wesens hineinwuchs und lange, feine Wurzeln trieb, die das Gefüge lockerten, dass die Mauer barst und auseinanderfiel und sank. Und es sollte Glück sein. Er sollte die Sonne haben, er, der arme, zwölfköpfige Bergtroll. Viele Schätze hatte er in seiner Höhle, Gold, Silber und Edelgestein. Nur die Sonne musste er noch haben, die Sonne. Und in einer dunklen, langen Nacht ging der zwölfköpfige Troll die Sonne suchen. Die Berge riss er auseinander und schlug den Felsen die Gipfel ab und wälzte sie herunter, dass sie funkenregnend mit fürchterlichem Donner ins flache Land herniederrollten, und dachte, die Sonne zu finden. Und gegen den Morgen setzte er sich hin, um auszuruhen und nachzudenken, wie er wohl die Sonne finden könnte. Aber in zwölf Köpfen kann es keinen Frieden geben. Jeder sprach in den anderen hinein. Mit wütenden Fäusten hieb der eine auf den anderen los, und es gab nur Qual und Angst und Grauen. Und als die Sonne kam, da überfuhr ein wahnsinniger Schrecken und ohnmächtige Wut den armen, zwölfköpfigen Troll. In die Finsternis wollte er zurück, in seine Höhle wollte er sich verkriechen, aber es war zu spät. Die Sonne tötete den Troll. Und so dachte er, wie der Bergtroll mit zwölf Köpfen nach, wie er die Sonne finden könnte. Wenn er sie wenigstens nicht geliebt hätte. Aber er liebte sie. Mit ächzender, dürstender Not der Seele liebte er sie, mit wilder Verzweiflung und zerstörender Ohnmacht. Sie war still und schweigsam, mit der tiefen, andächtigen Schweigsamkeit, die die Hände über Kreuz geschlagen hält. In ihren Bewegungen lag es wie ein Motorduft großer, langer, alter Vergangenheit, und in den Augen und der Sprache war der Ton des Wissens, der Schimmer der Erkenntnis. Sie war groß und stolz und traurig, mit der Majestät und Traurigkeit des Sündenfalls, mit der großen, verblutenden Sehnsucht des verstoßenen Engels, den es nach der paradiesischen Seligkeit zurückverlangt. Oh, wie er sie geliebt hatte! Das Glück all seiner Liebsten hatte er zerstört, die stärksten Bande zerrissen, die ihn an sein Blut, an sein Kind, an sein Weib ketteten. Seine Zukunft hatte er mit Füßen zertreten, nur um das Glück mit ihr zu finden, die Sonne vom Himmel herunterzureißen und in seinen Schatzkasten zu verbergen. Aber es war kein Glück. In dem zwölfköpfigen Gehirn konnte es keinen Frieden, keine Ruhe, kein Glück geben. Nur Streit, nur Angst, nur Qual und Elend. Wohl hatte er ein Glück gefunden, aber es war ein fürchterliches Glück. Das war das Glück eines Hindu, über den der Sensenwagen gesaust kommt und mit scharfen Schneiden seinen Leib zerfleischt, ihn mit den schweren Rädern auseinanderreißt, dass der Leib zu einem blutigen Fleischknäuel wird. Das war das Glück eines Asketen, der mit einer tausendfach mit Nadeln und scharfen Nägeln gespickten Keule in seinem Körper wühlt. Das grausige Glück, das ihn mit verzerrter Teufelsfratze hetzte, ihm die Seele aus dem Leibe hieb, von hinten mit Geißeln, dass sich breite Striemen über seinen Rücken zogen. Das also war das Glück. Nein, es ging nicht. Zwölf Köpfe konnten nicht das goldene Ei ausbrüten, aus dem das Glück auskriechen sollte. Was der eine Kopf ausbrütete, das fraß der andere wieder auf. Es gab nur Qual, nur unerhörte, unaufhörliche Qual. Er ging wie in Sturm und Nacht gehüllt, seine Seele eiterte, er gehörte sich nicht mehr. Und er quälte sie, bis aufs Blut hieb er sie mit seinen Zweifeln, blutende Brandwunden ätzte er ihr in ihr Gehirn mit seinem Hohn. Sie durfte nicht sagen, dass sie ihn liebte. Er glaubte es nicht. Der andere, der, den sie früher geliebt, der sie verlassen hatte, der war es, den sie in ihm wiedergefunden, den sie in ihm weiterliebte. Sie durfte nicht stillsitzen und träumen. Oh, er sah die langen, schluchzenden Hände ihrer Sehnsucht, die nach dem anderen suchten und ihn zurückverlangten. Und lag sie schlaflos in seinen Armen, sah er in dem Dunkel ihre Augen in heißem Fieber glühen. Oh, er wusste es, so glühten ihre Augen in wilder Verzweiflung, in schauerndem Verlangen, als er, der andere, sie verlassen hat. Und kamen Nächte einer schwülen Lust, kamen Nächte, in der ihr wollustheißer Körper sich nach ihm sehnte, stieß er sie hohnlachend zurück. Der andere war es, den sie in ihm mit lusttrunkenen Sinnen weiter genießen wollte. Sie erlahmte an diesen höhnenden Zweifeln. Sie wurde scheu und krank. Tagelang sprachen sie kein Wort. Sie hatten Angst, sich in die Augen zu sehen. Nie fanden sich ihre Hände wieder. So konnte es nicht weitergehen. Sie mussten sich trennen. Und all die Opfer umsonst. Umsonst das Glück all seiner Liebsten zertreten. Umsonst die Ruhe seines Gewissens hingegeben. Alles umsonst. Er konnte es nicht verstehen. Er hätte doch dasselbe Recht auf Glück gehabt wie andere. Ja, mehr hatte er nicht gern und ohne Laut das schwere Kreuz den Berg der Schädel hinaufgeschleppt. War er nicht gekreuzigt und verlästert und mit Kot beworfen? Und er glaubte, dass es hätte kommen müssen. Entschieden, ganz entschieden musste es ja kommen, das Glück. Sie war ja der Engel, dessen leuchtende Flügel ihn zum Himmel tragen mussten, zum Himmel, der sich öffnen würde und alle Seligkeiten seiner Sehnsucht über ihn herniederregnen. O, die heilige Himmelfahrt, die er, umglüht von ihrer Liebe, geheiligt durch sein Golgatha, gereinigt durch das Feuerbad des blutig errungenen Glückes mit ihr vollbringen wollte. Auf dem Regenbogen im Äther wollte er thronen, und die Erde sollte seine Fußbank sein und die Menschen ihm die strahlende Gnade von den Sohlen küssen. Es kam anders, und sie trennten sich. Aber als der rasselnde Zug, der sie ihm wegtrug, nun verschwunden war, nun verstand er erst, dass er sie verloren hatte. Verloren. Er musste sich das laut wiederholen, ganz laut, um es klar und genau zu wissen. So dachte er sich. Das klare, genaue Wissen, das ist die Hauptsache, meinte er. Wenn man sich erst etwas klar gemacht hat, dann wird es eben klar. Aber über das Klare konnte er nicht hinaus. Er stützte seinen Kopf gegen den Pfahl des Gaslichtkandelabers. Das kalte Eisen brannte ihn. Es wurde ihm etwas fürchterlich klar, so klar, wie er den beginnenden Tag zu sehen pflegte, wenn er spät heimkehrte. Dann trat er auf die Straße und blieb stehen. Auf der einen Seite stand ein Zigarrenladen, auf der anderen eine Restauration. Er verspürte Durst und Lust zu rauchen. Er konnte sich nur nicht entschließen, was er eigentlich wollte, und ging weiter. Jetzt plötzlich kam er zu einem großen Entschluss. Er müsste dem Zug nachlaufen. Aufhalten würde er ihn sicher. Auf seinen Händen würde er sie zurücktragen. Zu ihren Füßen würde er kauern wie ein Hund. Ein Hund. Herrgott, er musste sie wiederhaben. Etwas war von ihm gerissen, ein Stück seiner Seele war von ihm gerissen. Unter seinen Füßen hat man ihm die Erde weggerissen. Der Himmel floh ihm in die Unendlichkeit zurück, alle Sterne erlöschen. Und mit wahnsinnigen Sprüngen setzte er dem Zuge nach. Er lief in dem dichten Gewühl der Menschen, riss sie zur Seite, zertrat sie wie kriechendes Gewürm. Er fühlte Schläge wie Hagel auf sich niederregnen. Eine wilde, schwarze Bestie fühlte er hinter sich rasen, aber er war schneller als die schwarze Bestie. Schon war die Vorstadt hinter ihm. Schon glaubte er, die farbige Zuglaterne zu sehen. Er sah sie glühen, flimmern, höhnen, zwinkern. Und von Ferne hörte er deutlich den farbigen Punkt ihm grinsend zurufen. »Umsonst! Umsonst!« Er fing an zu rasen. Wunderbar schön. Alle seine Gedanken kamen in ein wirres Kreisen. Sie beschrieben weite, elliptische Linien. Sie dehnten sich aus. Sie schwirrten und glühten und schossen herum. Manche explodierten und sprangen heraus und warfen sich in parabolischen Kurven empor. Eine sprühende Rutenschwingung, die die Luft zerriss und irgendwo am Boden erstarb. Und in der Mitte tanzten zwei neugeborene Ungestalte ausgeboten seiner Seele. Leise kichernd, wirr um sich herum, wie zwei Kinder in dem Kranz der schwingenden Paare auf dem Tanzparkett. Die ganze Welt tanzte. Die Häuser der vorüberfliegenden Dörfer standen eingeknickt und sehnten sich zu fallen. Die Bäume wirbelten um sich selbst herum und schrieben mit ihren Gipfeln zackige Runenzeichen in den Himmel hinein. Die Erde wölbte sich hoch hinauf und verebbte in einem abgründigen Wogental. Sie bebte und schütterte. Und seine Gedanken beschrieben immer weitere exzentrische Kreise. Und jetzt kam ihm vor, dass etwas schrill zerspringen müsse. Ein glühender Gedankenbogen müsse zerreißen. In einem Nu müsse sein Gehirn zusammenschrumpfen auf einen Kernpunkt, der sich starr zu einer glühenden Faust zusammenkrampfte und mit einer unendlichen Wucht irgendwo einschlüge. Etwas zertrümmerte, dass Stücke herumflögen, weit ins Weite, prasselnd und zischend wie die Gischtropfen von siedendem Wasser, wenn man Öl hineingießt. Er lief keuchend. Er rannte, dass er glaubte, die Beine müssten sich ihm losreißen, in die Mitternacht, ins dunkle Feld hinein. Doch jetzt verglomm das höhnische Auge, das ihn bis jetzt gelockt. Er schrie auf und fiel hin. Über dem Dorfe stand die Sonne in der mittaglichen Majestät. Die Straße lag, als wäre sie vom Licht gewaschen, weißglühend, in hochzeitlicher Pracht. Vor den Häusern und Türen lehnten Weidenzweige. In den Fenstern waren grüne Schilfblätter aufgestellt, weißer Sand war auf dem reingefegten Pflaster ausgestreut und still in sich zusammengesunken. In kauernder Andacht ruhte heilig das Dorf. Es war Pfingsten, der Einzug des Heiligen Geistes, der in Gestalt feuriger Zungen auf die Erde niederstieg. Er, der als weiße Taube über dem Vater und Sohne thronte, er, das Unsagbare, das nur geahnt werden konnte, wie die mystische, glühende Sommerstille, die ein Meer von weißem Feuer auf die Landstraße breitete. Das war das Fest des Heiligen Geistes. Er fühlte ihn, wie er sich in ihn ergoss, wie er ihn erfasste und auseinanderdehnte, über die ganze Erde hin, weil in dem lächerlichen Menschenkinde seine Majestät nicht Platz hatte. Er fühlte, wie sein Leib sich streckte und den heiligen Boden rings umspannte, wie vom Boden und vom Himmel etwas in ihn übertrat, wie die Hand der Allmutter ihn an die zuckenden Brüste nahm, bis Erdensäfte ihn durchströmten und der heiße, schwingende Himmelssame ihn peitschte. Er war stark, weil er ein Stück der Erde wurde. Wenn er sich aufhübe, müsste die Erde sich mit ihm heben. Himmelskörper müssten ihre Bahnen verschieben, weil sonst nicht Platz da wäre für den erdgeborenen Menschensohn. Er lag und fühlte den Heiligen Geist. Der Frühlingsbrodem dampfte ihm durch alle Adern. In wüstem Aufschwung raste er in ihm empor. Nach der Vollbringung des heiligen Mysteriums. Der Heilige Geist des unendlichen Glückes. Der Heilige Geist der unendlichen Liebe. Der Liebe. Der Liebe. Wie sie sich über ihn niederbeugte, die unfassbare, verschwimmende Frauengestalt mit dem sonnendurchblühten, durchsichtigen Händen. Um ihre Stirne war ein mantelförmiger Lichtschein. Mit einer grüßsamen Atmosphäre keuscher Reinheit floss sie auf ihn nieder. Über zwei Meere war sie zu ihm gekommen. Einen Berg und den anderen musste sie überschreiten, um ihn zu erreichen. Aber sie kam. Hoch aufgetürmt schlugen die Meere gegen den Himmelsrand. Mit eisernen Spitzen starrten die Wälder der Berge in die Luft. Aber sie kam. Geliebter! Es klang, wie wenn es ungeboren wäre, anfangs und endlos. Als ob sich eine Schallwelle, die schon vorhanden wäre, wie ein Äolsharfenton verstärkte, voll emporhob und sich wieder in der end- und anfangslosen tönenden Welle zur Ruhe legte. Geliebter! Es war wie das allmähliche Dämmern einer leisen Wolke, die in weitem Strich sich über den ganzen Himmel zog. Sie wuchs, schwoll an, verlor sich wieder. Geliebter! Es durchzitterte ihn wie ein perlendes Regenwetter, eine aufgelöste Nebelfläche einen Augenblick lang und verschwand. Wie ein kühlender Luftzug an schwülem Sommertage überkam es ihn. Ein leis fächelnder Luftzug, bevor ihn der dumpfe Mittag verschlingt. Ja, um den Mittag herum, in der Erntezeit. Vor den Häusern hocken die Schnitter und klopfen mit den Dengelsteinen auf die Sensen. Kinderschwärme schleichen halbnackt durch das Dorf aus der Schule. Und bei jedem, der vorbeigeht, rufen sie im Chor: Gelobt sei Jesus Christus. An der Schmiede steht ein Pflug halb geborsten. Vor einem langen Hause sitzt gähnend eine Schar Werkerschar, wartend, bis die Glocke tönt, die sie wieder zur Arbeit ruft. Die Glocke mit dem sonderbaren, heiser krächzenden Ton. Sie ist eingekeilt zwischen zwei Pappelästen, und wenn der Vogt an der Leine zieht, dann zittert der ganze Baum. Schweres Gewitter, unheildrohend, schwanger von Todessaat, lagert über dem Dorf. Das fürchterliche Gewitter, das die Mutter tötete. Er sah sie deutlich, wie sie in gebückter Todesahnung das Messingkruzifix hervorholt. Er hört sie deutlich, wie sie mitten in der Stube niederkniet und die Litanei herbetet, die monotone Litanei an die heilige Jungfrau von Loreto. Die Kinder kauern, zitternd, weinend in den Ecken. Das Getöse des Donners schlägt in ihre Seelen wie die rächenden Posaunenstöße des jüngsten Gerichts. Eine rasende Furcht zuckt bei jedem neuen Blitz durch ihre Körper. Maria, du Turm von Elfenbein! Bete für uns, schreit schluchzend die Kinderschar. Maria, Arche des Friedens, bete für uns. Maria, Trösterin der Sterbenden. Nun barst der Himmel, langsam, mit schwerem, knatterndem Donner. Grünes Licht wuchs aus den Wänden, die Stube dröhnte. Ein Todesaufschrei durch das schreiende Schluchzen der Kinder, durch die grausame Stimme Jehovas hindurch. Die Mutter war tot. Jetzt, er wollte sich aufheben. Auf! Er griff stöhnend und mit beiden Händen auf den Boden und wollte sich auf seine Knie stellen. Er vermochte es nicht. Ächzend stürzte er lang hin aufs harte Erdreich und keuchend hörte er es aus seiner Kehle kommen. Wo bist du, du? Und da fing es an, in ihm zu toben. Wie ein blendendes Gewitter fuhr's, wie Blitze rauschte es durch sein Gehirn. Über ihm wieherte die Windsbraut. Wirbelnde Sandpfeiler rasten auf ihn los wie ein Riesenheer, das ihn tief begraben, tief ins Innere der Erde niederstampfen wollte. Wie ein tierisches Schmerzgeheul, wie furchende Flammenschlangen ächzte es und zischte es in seinem Körper. Geliebter, Geliebter, Geliebter! Auf der Mondsichel saß der Teufel, ein Teufel mit lang herabhängenden, dünnen Beinen, mit einem grinsenden Boxgesicht und spielte die Geige und angelte nach ihm mit langen, schwingenden Tonschnüren, von denen jede einzelne in einen spitzen Haken auslief. Der Teufel entwickelte, weiß Gott, eine wunderbare Treffsicherheit. Eine Angel nach der anderen hakte an, die eine in das Gehirn, die andere an der Brustwarze, eine andere am Halse. Oh, er krümmte sich vor Schmerz. Aber er konnte nicht auf. Er schlug die Erde mit den Fäusten. Er biss sich in den Sand hinein. Er streckte sich im Schmerzenskrampf lang aus und kroch vor Schmerz in sich zurück, hob sich und fiel, immer wieder. Und in unerhörter Todesangst hörte er sich schreien. Wo bist du? Du! Jetzt kam ihm vor, als ob die Welt zu einer fürchterlichen Orgel wurde. Die Töne wurden schwer und dick und engten ihn mit einem Walde von Kolumnen ein. Über ihnen ruhte eine ungeheure, schwere Kuppel und die Säulen zitterten und barsten und krachten. Jetzt würde die Welt auf ihn niederstürzen. Die schwere Orgeltonkuppel des Himmels würde ihn begraben. Der Boden wankte, die Kolumnen knickten ein, Die Kuppel platzte in der Mitte. Noch einen Augenblick. Mit übermenschlicher Gewalt riss er sich vom Boden. Auf der Mondsichel saß der Teufel mit den lang herabhängenden, nackten, dünnen Beinen und spielte die Geige. Neben ihm saß ein nacktes Weib. Das Weib des Sündenfalls, das Weib, das von der Erkenntnis gegessen hatte, das heilige Weib seiner Liebe, sein Himmelfahrtsengel, und rieb lüstern ihren nackten Leib an dem des Teufels und lachte. Aus vollem Halse lachte sie. Hier, ich, der Preis deines Kreuzigungstodes. Hier, ich, der goldene Eliaswagen, der dich in den Himmel tragen sollte. Hier, ich, die Göttin deiner dionysischen Sehnsucht. Ich, das Tabernakel deines heiligen Verbrechertums. Ich. Alles verschwand. Es war dunkel. Nur der Himmelsrand verbrämt mit einem leichten, lichten Streifen. Das war das Glück. Er, der erdgeborene Menschensohn, er, der über Leichen geschritten war, er, der die rauchenden Opfer tausender geborener und nicht geborener Menschenkinder dem Teufelsweibe dargebracht. Er, ja er, wie stark er war. Seine Adern strotzten vom Blute tausend geopferter Menschen. Sein Kopf wuchs bis zum Himmelsrand, weil er die fürchterlichen Mengen Blut nicht fassen konnte. Seine Muskeln schwollen an zu Riesenbeulen voll wahnsinniger Kraft. Jetzt musste er die Kraft entladen, jetzt musste er die Tat vollbringen, würdig eines erdgeborenen Menschensohnes. Der Streifen am Himmel unten wurde breiter. Das Morgengrauen kam. Ja, das war es, das war die Tat, die er vollbringen musste. Es war die Morgenröte. Mit der Finsternis hatte er gerungen, seine leuchtenden Finger in die Finsternis hineingebohrt, dass sie wie leuchtende Zacken in das dunkle Räderwerk des Dunkels griffen. Und er wälzte die Räder der Finsternis mit den blitzenden Zacken seiner Hände, und sie schwand und schrumpfte zusammen, und über den ganzen Himmel hin erglühten seine weißglutheißen Fingerzacken. Er siegte. Er, die Morgenröte, er, der weiße, reine, heilige, leuchtende Tag der Himmelfahrt. Schweiß rann von seiner Stirne und hoch emporgereckt mit beiden Armen, mit blutunterlaufenen Augen und wildem Blick, mit froh jauchzendem Munde stand er da. Der Überwinder, der Sieger, der Strahlende. Er hatte das Glück. Ende von Abschnitt 3. Ende von In diesem Erdental der Tränen von Stanisław Przybyszewski.